den Dämon. Nicht mehr kontrollieren und die Knochen zickt. Wie geht das denn bereit, denn mich hier fest? Mein Fleisch, es ist vergiftet von dem Drang, der in mir steckt. In der Finsternis verborgen vor den Augen dieser Menschen steht ich Pläne, meine Zähne in den Körper zu versenken. Und sie wollen fliehen aus meinen Fängen. Doch die Klauen an den Händen reißen Wunden noch tiefer als sie denken. Und sie schreien, wollen kämpfen, doch der Kampf, er ist verloren. Ich verliere nicht ein Wort. Vorbereitung für die Schlachtung, die Verschwörung zu dem Mord. Und der Drang zu töten steigt, so wie der Hunger nach diesem Fleisch. Verfluchter Dämon bin ich auf die Lebenszeit, wie in Gefangenheit. Die verdammte Kreatur, sie ist verflucht. Die verdammte Kreatur wittert euer Blut. Die verdammte Kreatur, sie steckt in mir. Die verdammte Kreatur, wie ein Dämon, wie ein Tier. Die verdammte Kreatur, sie ist verflucht. Die verdammte Kreatur wittert euer Blut. Die verdammte Kreatur, sie steckt in mir. Die verdammte Kreatur, wie ein Dämon, wie ein Tier. Ich pack die Beute fest an dem Genick. Ein zu fester Griff und verdammtes Brech. Das ganze Blut, was durch die Gegend spritzt, es markiert mein Revier. Du weißt hier ohne ich. Die roten Augen und der böse Blick, sie verraten mich, wenn der Dämon mich besetzt. Gibt es kein Zurück, weder du oder ich. Wir wollen beide nicht, dass diese Situation eintrifft. Ich kann dagegen nichts unternehmen. Ich wurde so geboren und muss damit leben. Doch du lebst nicht mehr lang. Die Dunkelheit, sie zieht mich in den Bann. Und der Drang zu töten wächst. Das Beste für uns beide, wenn du diese Welt verlässt. Also tritt mir nicht zu nah, bleib doch lieber fern. Ansonsten heißt es fressen. Du wirst gefressen, sollte ich dich treffen. Die verdammte Kreatur, sie ist verflucht. Die verdammte Kreatur wittert euer Blut. Die verdammte Kreatur, sie steckt in mir. Die verdammte Kreatur, wie ein Dämon, wie ein Tier. Die verdammte Kreatur, sie ist verflucht. Die verdammte Kreatur wittert euer Blut. Die verdammte Kreatur, sie steckt in mir. Die verdammte Kreatur.